Menschen, die von harten Sinnen, sind nicht leichter zu gewinnen. Mädchen, die von harten Sinnen, sind nicht leichter zu gewinnen. Nicht leichter. Mädchen, die von harten Sinnen, sind nicht leichter zu gewinnen. Doch trifft man den rechten Ort, so könnt man glücklich fort. Doch trifft man den rechten Ort, so könnt man glücklich fort. Trifft man den rechten Ort, so könnt